preise dich, Gott, dass du mir Vater bist und ich dein Kind sein kann. Ich preise dich, Gott, dass du mich nicht vergisst, nimmst nicht den Sünder an. Du schiebst Himmel und Erde und siehst doch auch auf mich, damit ich selig werde. Ich preise dich, Gott.